Ich bin euer Todesengel, sprecht euer Gebet. Kommt einmal mit mir Tag, schon ist es zu spät. Seid bereit für jeden Tag, ich bin euer Bösewicht. Bald seid ihr meine Diener, also hört auf mich. Ich bin euer Todesengel, nennt mich Heroin, ich bin euer Todesengel, nicht wert euch schwärzen, ja! Ich bin euer Todesengel, lebt euch eure Sucht. Sucht ihr mich zu überlisten, nie gelegte Stiftflucht. In mir lebt euer alten Traum, eure schönste Dimension. Erst das eine, dann das andere, bleibt vor nichts verschont. Ich bin euer Todesengel, nennt mich Heroin. Euer Todesengel, nichts wert euch schwarze Jacke. Ich bin euer Todesengel, bleibt in meiner Gewalt. Sucht ihr mich zu überlisten, mache ich euch kalt. Ihr könnt nicht mehr ohne mich leben, es grüßt das Verderben. Entweder seid ihr meine Sklaven oder ihr werdet sterben. Ich bin euer Todesengel. Ich bin euer Todesengel, nichts wert euch verzieht.